Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Tja, Freunde, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich hoffe, ihr hattet ein gutes Wochenende. Bei mir war es nicht so doll. Mich raffte ein Virus da nieder gestern, aber jetzt geht's wieder bergauf und auch ein bisschen besser. Wir können talken. Offenes Talkradio heute Nacht für alle eure Themen. Ihr könnt mich erreichen wie immer unter 0130 2911 oder unter der Faxnummer 0130 11 51 22. 0130 11 51 22. Und der erste Mensch heute Nacht, das ist der Jens und der ist 25. Hi. Hallo? Jens. Hi, Domian. Guten Morgen. Also, ich wollte eigentlich mal erzählen, und zwar über meine letzten 5 Monate. Ja. Und zwar, die waren eigentlich recht spannend, weil da habe ich meine Frau fürs Leben kennengelernt. Aha. Erzähl. Ja, ich habe gearbeitet auf Kreta als Animateur im Robinson Club. Oh, und ja, da habe ich halt meine Frau kennengelernt. Das ging recht schnell. Ich habe dort Volleyball gespielt. Ja, auf einmal kam sie da lang gelaufen. Sie kam einfach da lang gelaufen? Ja, und ja, da hat es direkt gefunkt. Aha. Ja, und sind wir uns auch direkt näher gekommen. Ja, und jetzt sind wir halt verheiratet. So schnell? So schnell geht das. Warum so schnell, wenn man fragen darf? Wir wollten es einfach machen. Wir denken und wir wissen es eigentlich auch, dass wir sind, dass wir zusammengehören. Ja. Und da haben wir es einfach gemacht. Wie lange hat es dann gedauert von dem Kennenlernen bis zum Standesamt? Oh, ja, das war jetzt am Freitag haben wir geheiratet. Am Freitag? Letzten Freitag in Frechen hier. Ja. Und ja, verlobt haben wir uns circa einen Monat danach, bevor wir uns kennengelernt hatten. Ja. Dann nachdem wir uns kennengelernt hatten. Nachdem ich in Urlaub war in Deutschland. Aha. Ja, und da haben wir uns verlobt und dann eine Woche später ist sie auch wieder nach Kreta zurückgekommen. Aha. Und hat dort gearbeitet. Ja. Haben wir da ihren Job besorgt. Ja, und jetzt haben wir geheiratet und jetzt gehen wir diesen Sommer wieder runter nach Kreta. Zusammen. Als junges, glückliches, frisch gebackenes Ehepaar. Obwohl das eigentlich gar nicht typisch ist für Animationen, Pferde. Nein, das sind ja ganz schlimme Finger, ne? Diese Amateure. Ja. Animateure. Amateure ist gut. Animateure. Ja. aber trotzdem. Einen ganz guten Ruf weg, normal, ne? Ja. Das sind so die in allen Betten, ne? Ja. Trotzdem sonderbar. Du warst, wie lange warst du bisher am längsten mit einer Frau zusammen? 4 Jahre war ich zusammen. Und da kam nie die Idee, wir könnten heiraten? Nee, muss ich ehrlich sagen, deswegen haben wir uns eigentlich auch getrennt. Mhm. Weil die Frau, die wollte eigentlich richtig fest mit mir, also zusammenziehen und heiraten und so. Ja, und dann haben wir uns getrennt, aber das lag nicht nur daran, da haben auch noch andere Gründe eine Rolle gespielt. Ja. Ja, und kurz nach unserer Trennung bin ich auch dann direkt weg. Aha. Und bin nach Griechenland gegangen. Und dann passierte gleich. Und eigentlich wollte ich mich so schnell gar nicht mehr so festbinden. Und zack. So spielt das Leben. Trotzdem, nun sagst du wahrscheinlich, das ist irgendein Eindruck gewesen. Versuche zu erklären, was dich an dieser Frau so sehr überzeugt hat. Es ist einfach ihr ganzes Verhalten. Das ist also ihr Charakter. Sie ist so lieb und sie drängt mich in keiner Situation oder so. Das merkt man einfach, wir passen zusammen. Sie ist auch sportlich, ich treibe gern Sport. Aber trotzdem hätte man doch sagen können, okay, tolle Frau, wir passen gut zusammen, aber wir versuchen es erstmal so eine Weile. Vielleicht ein paar Jahre heiraten kann man. Das haben auch die meisten Leute uns geraten, mit denen wir drüber geredet haben. Warum die meisten haben gesagt, ihr seid verrückt, jetzt so lebt ihr erstmal zusammen. Aber wir wollten eigentlich einfach richtig zusammengehören. Was hat denn jetzt, ist heiraten dann mehr richtig? Ist man dann richtiger zusammen als sonst? Also uns gibt es zumindest das Gefühl. Wie begründet sich dieses Gefühl? Ich bin ja alter Heiratsskeptiker. Ja. Und ich sage immer, dieser blöde Schein da auf dem Standesamt, der kann doch mit der Liebe nicht viel anmachen. Also bei uns ist es eigentlich so, weil wir gehen jetzt auch wieder zusammen nach Griechenland, ja. Und jetzt bei uns ist natürlich so eine Sache, weil sie hat halt auch von uns den Ruf halt so gehört, dass Animateure halt nicht treu bleiben können und so. Mhm. Und so denken wir nur halt, wenn wir verheiratet sind und sind zusammen da unten. Ach so. Also bevor da mal einer was macht, das überlegt er sich dreimal. Ach, du meinst also... So eine Art kleine Versicherung. Die Heirat als kleine Versicherung, dass man so schnell nicht fremd geht. Mhm. Na, ob das funktioniert? Ja, aber das ist auch nicht der einzige Grund. Wir wollen einfach zusammen sein und ich hoffe mal, dass es das ist. Ja. Nun ist es so eure Entscheidung und nun ist es passiert und ich wünsche euch auch, dass ihr schön, lange und glücklich zusammen sein könnt. Ja, das wünsche ich uns auch. Alles Gute. Alles klar. Tschüss, Jens. Danke, Domian. Ciao. Die Eva, 18 Jahre, hallo. Hallo, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Eva, dein Thema. Intolerant. Ach, wer ist intolerant? Ich finde ziemlich viele Leute, leider. Was genau nervt dich am meisten? Ich bin mit einem älteren Mann zusammen. Ja. 32. Oh, sehr alt, ja. Ja, was heißt sehr alt? Alt ist relativ. Man genau. ist immer so alt, wie man sich fühlt. Genau, also von 18 auf 32 ist für dein Gefühl schon natürlich ein bisschen älter, klar, logisch. Ja, er ist gerade 32, ich werde bald 19. Ja. Ja, und am Anfang war es halt eine Bettgeschichte für die anderen Leute. Er will halt was Junges im Bett, was ich auch Quatsch finde, weil genauso könnte man sagen, du willst mal einen erfahrenen Mann im Bett. Genau, du willst was Altes im Bett haben. Ja, genau. Was Erfahrenes halt. Also das ist Quatsch, das kann man nicht sagen. Der dir zeigt, wo der Hase langläuft. Ja, so ungefähr. Ja, und mittlerweile ist es halt so, dass alle möglichen Leute, denen ich das erzähle, mir ankommen mit Vaterkomplex. Ach, was für ein Unfug. Ja, das riecht mich am meisten auf, weil wer will mit seinem Vater ins Bett oder so, ja, ne? Ja, völliger Quatsch. Also A, finde ich diesen Zwischenraum von 18 auf 32 nur wirklich nicht der Rede wert. Und wenn er selbst 42 wäre, wenn es euer Ding ist, ist es euer Ding, ne? Ja. Aber du stößt auf Missverständnis oder auf keine guten Resonanzen bei den Leuten. Ja, genau. Mhm. Ja, wie wärst du dich dagegen? Ja, ich frage die erstmal, ob die einen Stich haben. Ist es schon eine gute Frage? Ja, und dann letztens, da habe ich gesagt, ja, das ist mein Bier. Und wenn ich mit einem 12 Jahren jüngeren Mann zusammen wäre. Und da habe ich mich aufgeregt, weil der wäre dann gerade 6 und das ist keine Relation. Das kann man nicht weil vergleichen. Weil wir sind beide jetzt erwachsen, das ist was ganz anderes. Lasst euch da nichts mies machen und lasst euch die Liebe nicht totquatschen, sondern seht darüber hinweg und wehr dich da, wenn irgendjemand euch blöd anmacht. Ja, ich finde das auch völlig in Ordnung, weil das ist auch nichts Gezwungenes, das Liebe von beiden Seiten. Und das Also, Kopf hoch und ran an die Liebe, an den 32-jährigen Mann. Ja, kann ich dich noch was fragen? Bitte. Wie kommst du damit eigentlich klar, wenn du so hammerharte Themen hast in der Sendung? Zum Beispiel wie letzten Donnerstag, da habe ich das gehört, mit dieser Gabi, die da von ihrem Mann, die dann auch noch schwanger. Denkst du da dann nicht den ganzen Tag dann auch drüber nach? Das ist so hart, wenn man sowas hört. Ja, es gibt schon immer wieder Themen und Telefonate, die so heftig sind, dass die uns hier im Team und mir natürlich schon nachgehen und dass wir uns damit beschäftigen. Gerade letzten Donnerstag, da haben wir lange auch noch nach der Sendung hier zusammengesessen und haben auch über den Fall noch gesprochen und klar, das trägst du mit dir rum eine Weile. Ist aber auch normal, denke ich. Wenn man das nicht mit sich rumtragen würde, wäre man ja ziemlich abgezockt. Und ja, das wäre schon traurig, ne, wenn dann sowas nicht mehr interessieren würde. Aber es ist halt gut, dass man hier auch in der Gruppe, im Team, dann über die eine oder andere Sache noch dann ausführlich auch reden kann. Also hast du auch gutes Feedback, die sich dann um dich kümmern. Ja, Sendung. Sehr nette Leute hier im Hintergrund. Meine Liebe, Eva. Viel Glück. Okay, ich wünsche dir was, viel Glück. Bye, und bye. Alles Gute an deinem Team. Bleib so. Okay, ciao. Danke. Ciao. Iris, 28. Ja, hallo. Hallo, Iris. Mein Thema ist Rollstuhl im Alltag und Sex im Rollstuhl. Sitzt du im Rollstuhl? Ich sitze im Rollstuhl, ja. Seit wann? Seit 10 Jahren. Warum? Ich habe durch eine Krankheit meine Beine verloren. Durch eine Krankheit die Beine verloren? Ja. Was war oder ist das für eine Krankheit? Winnie Waterbürger wird dir wahrscheinlich nichts sagen. Das ist eine entzündliche Erkrankung der kleinen und großen Arterien. Und ich habe also vor einem halben Jahr ungefähr hattest du eine Sendung, wo sich ein Mann ausgelassen hat, der sagte, wie kann man nur als Rollstuhlfahrer oder überhaupt als Behinderter Sex haben? Und da habe ich mich furchtbar drüber aufgeregt, denn ich denke mal, auch Behinderte können ganz normalen Sex miteinander haben. Wobei die meisten in der Sendung, die angerufen haben, also die Behinderten, alle sehr gut damit umgehen konnten. Das hat mich gefreut und auch erstaunt, dass die Leute das so erzählt haben. Aber dich hat das geärgert, der eine Anrufer, der da sich distanziert geäußert hat. Ja. Ja. Erzähl doch mal so ein bisschen aus deinem Leben. Bist du verliebt zurzeit zum Beispiel? Wie lernst du Männer kennen? Ich lerne Männer kennen, indem ich rausgehe. Erstmal muss ich sagen, dass die meisten Rollstuhlfahrer, dass ich das scheiße finde, dass sie sich völlig zurückziehen und in ihrer eigenen Welt leben. Also wirklich so wie graue Mäuse. Und ich bin ja so ein armes Hascherl und so lebe ich also nicht. Ich gehe raus, ich fahre im Urlaub, ich lerne Männer kennen, die sich also am Rollstuhl überhaupt nicht stößen. Ich habe also auch einen kerngesunden Mann gehabt, mit dem ich 3 Jahre zusammengelebt habe. Wo hast du den zum Beispiel kennengelernt? Den habe ich über die Hotline kennengelernt. Aha, über die Hotline, über so also ein Telefon-Talkline. Ja, oder? Ganz genau. Ja. Und dem war ich ja so ein paar Jahre zusammen und... dem hast du dann, ich denke mal, ziemlich schnell gesagt, dass du im Rollstuhl sitzt. Ja, klar. Ja. Und wie hat der da zuerst reagiert drauf? Ja, also er fand es erstmal unheimlich toll, dass ich da sofort offen und ehrlich mit Karten gespielt habe. Und dann haben wir uns getroffen und ja, und dann passte das eben. War das der erste Mann, die erste intime Beziehung nach der Amputation der Beine? Nein. Nein. Nein, ich habe also... ein recht lockeres Leben, ein intimes Leben geführt. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man so eine Operation hinter sich hat, die ja nun sicher keine leichte Sache ist, und zum ersten Mal dann in diese intime Situation kommt, dass man sich da schämt oder Hemmungen hat. War das bei dir so? Nee, da habe ich überhaupt keine Zeit für gehabt, weil ich bin sowas von überrumpelt worden, dass ich also Gelegenheit hatte, mich zu schämen oder... irgendwas und er ist also völlig natürlich, der Mann ist völlig natürlich mit mir umgegangen und hat auch meine Stümpfe berührt und also es war völlig normal für ihn. Mhm. Und von daher bin ich da eigentlich völlig zwanglos dann dran gegangen. Wie weit sind die Beine amputiert? Auf der rechten Seite Oberschenkel und auf der linken Seite Unterschenkel. Ja. Und du sagst, er hat die Stümpfe berührt. Das ist dann also ein ganz normales Verhalten von ihm gewesen, dass er den ganzen Körper einbezogen ganz hat. Ganz genau, ja. Dass eben die Beine noch dran wären, nur halt... Hast du denn, das haben auch einige Behinderte erzählt, damals in der Sendung, auch schon mal andere Sachen erlebt, dass Männer, die du toll findest oder fandest, dass die zurückgeschreckt sind aufgrund wegen deiner Behinderung? Nee, habe ich noch nie erlebt. Das ist toll, hast du Glück gehabt. Also weil ich ziemlich offen bin und immer auf die Leute zugehe und wenn... ich ein Typ, der mir sympathisch finde, weil ich nicht so vom Aussehen erstmal, weil ich gehe erstmal vom, man kann ja erstmal nur vom Aussehen her gehen, dann gehe ich auf den zu und spreche den an. Ja. Und du gehst auch in ganz normale Diskotheken? Ja. Also du machst im Prinzip alles, was gesunde Leute auch machen? Ja, es gibt also für mich nichts, was ich nicht kann. Und wenn ich auf dem Hintern irgendwo hinrutschen mache. Ja, ja. Das ist natürlich ein Selbstverständnis, wofür dich bestimmt einige Behinderte auch beneiden, dass du das halt so hinkriegst, ne? Ja, das ist das Problem von den Behinderten, dass sie sich einfach zurückziehen und in ihre Krankheit vergraben und sich denken... Nicht alle, viele, ne? Also nicht alle, sagen wir mal einige vielleicht. Aber zu 80%, ich habe es selber festgestellt, also zu 80% ist es so, dass sie sich in irgendeinen Verein anschließen, Behindertenverein... Mhm. Und da nicht rauskommen. Also hast du denn überhaupt nie die Nähe zu gleichermaßen Betroffenen gesucht? Nee. Du bist also in keiner Selbsthilfegruppe gewesen? Nee. In keinem Behindertenverein oder weiß ich, was es da alles gibt? Nee, ich denke mal, ich habe meine Krankheit und muss mich nicht anhören, wie andere dann selber im Rollstuhl sitzen und stundenlang sich voll jammern, wie krank sie doch sind. Mhm. Woher nimmst du diese unglaubliche Energie? Ja, ich habe eine Tochter und dafür muss ich da sein. Ne? Ich muss mein Kind großziehen und dann habe ich meine Mutter, die... Hattest du diese Tochter schon, als du operiert wurdest? Ja, die war ein paar Wochen alt, als das alles anfing. Ah ja. Und ja, dann war halt die Mutter da, die durch viele Gespräche immer wieder für mich da war. Mhm. Meine Familie, meine Freunde. Gab es denn am Anfang mal irgendwann, als du die Diagnose dann auch richtig kapiert hast und die Konsequenzen, die damit verbunden sind, gab es da mal einen Einbruch, ein Loch? Wo du sagst, ich werde das nicht schaffen oder ich, dass du depressiv wurdest oder irgendwie sowas? Nee. Also es war meine Mutter, die hatte panische Angst davor. Mhm. Und als ich das erste Bein abkriegte, da kam sie also noch auf die Intensivstation, war völlig fertig und dann habe ich sie beruhigt. Also für mich war das gar nicht so schlimm. Ich habe sie dann beruhigt und ist ja alles halb so wild und ich kriege ja Prothesen und mach dir mal keine Sorgen und... Eine starke Frau. Ja, das finde ich schon. Ich finde das als andere auch. Ja. Es ist aber so, dass deine Krankheit lokalisiert war auf den Bereich Beine. Ja. Also Unterleib, Geschlechtsorgan, so war damit, ist er überhaupt nicht betroffen von. Noch nicht, nein. Was heißt noch nicht? Ja, die Krankheit kannst du jederzeit wieder ausbrechen. Hast du Angst? Nee, ich denke mir, wenn ich jetzt aus dem Rolli falle zum Beispiel, dann kann ich mir das Genick brechen, bin ich auch tot, ne? Mhm. Also, boah, hast du eine tolle Einstellung. Mann, Mann. Ja, es ist so, wenn ich mir jetzt mit dem Gedanken ehrlich befasse, meine Krankheit kann neu ausbrechen und ich kann sterben dabei, dann mache ich mich ja völlig bekloppt. Ja, klar, das ist so logisch sehr richtig. Aber dass man das dann auch so lebt und so empfindet, das finde ich sehr gut. Das gefällt mir. Beeindruckt mich. Ja, man lebt viel intensiver dann auch. Mhm. Ne? Man kann viele Dinge viel intensiver erleben. Mhm. Das weiß ich, ganz Kleinigkeiten. Wenn der Frühling kommt, man kann sich an die Blumen erfreuen. Oder wenn die Bäume anfangen zu wachsen mit Blättern und so. Das hätte ich früher nie gesehen. Ja, ja. Tust du irgendetwas medikamentös oder therapeutisch dagegen, dass die Krankheit sich nicht weiter ausbreitet oder wieder ausbricht? Nee. Du lebst ganz normal. Die Krankheit, die gibt es unter 1 Million einmal und die ist einfach nicht erforscht und man weiß nicht, was man dagegen kann oder tun soll. Ja. Es ist einfach so, für entweder sie kommt oder sie kommt nicht, ne? Ja. Was machst du vom Beruf? Ich mach gar nichts, ich lebe. Du lebst und erziehst dein Kind. Ganz genau. Und du verführst die Männer. Ja, genau. So muss das auch sein. Iris, schön, dass du angerufen hast. Ja. Und toi, toi, toi. Alles klar. Danke, tschüss. Ja, tschüss. Ciao. Silvia ist jetzt dran und die ist 18 Jahre. Ja, ich bin's. Ja, du bist es, ich auch. Hallo, Hallo Silvia. Ja, bin noch ein bisschen aufgeregt. Ich meine, ich habe ja eben von wegen Beziehung und Intoleranz da auch was gehört. Ja. Und meine Eltern sind auch intolerant, nur für mich hat das noch ein bisschen heftige Konsequenzen so. Erzähl mal. Ich habe die Kollegschule in Düsseldorf besucht. Mhm. Und habe da meinen jetzigen Freund kennengelernt, Anfang der 11. Ja. Und war auch knapp ein Jahr mit ihm zusammen. Meine Eltern haben ihn akzeptiert und war auch alles toll. Und er ist fast bei mir eingezogen und so. Mhm. Bis ich dann irgendwann, oder sagen wir mal uns, wir haben uns ein bisschen auseinandergelebt. Und ich habe halt immer geredet und gemacht und getan, aber habe irgendwie kein Feedback gekriegt. Und habe dann irgendwie nichts anderes gesehen, als Schluss zu machen. Mhm. Weil alles andere nicht mehr viel gebracht hat. Mhm. Und ich für mich aber zu dem Zeitpunkt auch wusste, dass ich eigentlich trotzdem noch was von ihm möchte. Und auf jeden Fall ging es irgendwie nicht anders, also auch nicht. Mhm. Und dann hat sich in der Zeit, sag ich mal, da lag ich in der Zeit auch im Krankenhaus, sehr rührend ein guter Kumpel von mir um mich gekümmert, den ich schon seit 1,5 Jahren kenne. Ja. Und mit dem bin ich dann kurz zur Zeit danach zusammengekommen. Mhm. Und das war halt der geborene Schwiegersohn. Das heißt, eigenes Auto, eigene Wohnung, festes Einkommen und dies und das. Also riesig angekommen bei den Eltern. Ja, so ungefähr. Mhm. Geborene Son-in-Law. Und ich weiß nicht, irgendwie war das für mich ja dann nicht so toll, irgendwie, weil ich ja immer noch was von meinem Ex eigentlich wollte. Mhm. Und er sich dann auch wieder um mich bemüht hat, man kennt das ja, ne? Ja. Und das ging dann auch irgendwie einen knappen Monat gut mit dem anderen, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, es geht nicht mehr. Und bin dann halt wieder zurück zu meinem Ex, das meine Eltern überhaupt nicht gerne gesehen haben. Und wo ist jetzt die Intoleranz der Eltern? Dass meine Eltern mir die Schule verboten haben. Weil also du mit deinem ehemaligen Freund wieder zusammen bist? Ja, ein halbes Jahr vom Fach, aber darf ich die Schule nicht mehr zu Ende machen? Wie, das? Die haben dir die Schule verboten? Ja, wie bitte? Ein paar Monate vom Fach Abi. Die haben dir die Schule verboten, weil du mit deinem alten Lover wieder zusammen bist? Ja. Nur weil die wollten... Weil er bei mir in der Klasse ist. Ja, und die wollten, dass du mit dem Neuen zusammen bleibst? Ja, das haben sie nicht so richtig ausgesprochen, aber das denke ich mal schon. Warum haben sie dir denn die Schule verboten? Warum wollen sie das denn nicht, dass du mit dem Neuen, ja, mit dem Alten wieder neu zusammen bist? Das ist so ein schlechter Einfluss für mich irgendwie. Inwiefern denn schlecht? Ja, das war halt die dumme Sache, dass ich auch die Sache zwischen den zwei Jungs ein bisschen unsauber gelöst habe. Ich meine, ich habe dem Thomas, das war halt der danach, ne? Und ziemlich wehgetan irgendwie. Okay, aber das ist ja ein anderes Bier. Aber darum geht's ja. Nee, aber wieso sagen deine Eltern, dass dieser Junge einen schlechten Einfluss auf dich hat? Ja, weil ich bin nach dem Sommer, also Anfang der 12 ins Krankenhaus gekommen wegen der Mandeln und so. Ja. Hatte damit, die haben das bei mir ein bisschen verkackt, also ziemlich lange zu tun gehabt. Mhm. Und hab halt dadurch jede Menge in der Schule verpasst. Durch die ganzen Probleme hatte ich noch einen normalen Schlammerkrankung im Anschluss. Mhm. Hab mir beim Arzt gesagt, das ist alles andere. Muss dann im Endeffekt 6 Klausuren nachschreiben. Und meine Eltern haben halt meinen Freund dafür verantwortlich gemacht, dass ich in der Schule abgesagt bin und so. Was aber nicht stimmt. Nee, es war halt hauptsächlich krankheitsbedingt. Silvia, also finde ich... Also gelinde gesagt, mega krass, dass deine Eltern dir verbieten, deinen Abschluss zu machen, dir die Schule verbieten. Das können sie da gar nicht verbieten, du bist 18 Jahre alt, Mensch. Ja, zu dem Zeitpunkt war ich noch 17. Ich meine, ich hätte auch sagen können, nee, ich mach weiter. So, dann hätten die mich kurzerhand rausgeschmissen. Du hast jetzt abgebrochen. Ja, musste ich das. Das ist unglaublich. Ja. Das ist unglaublich. Ich hätte den absoluten Zorn auf meine Eltern. Ja, hab ich ja eigentlich. Was ist jetzt? Was machst du im Moment? Ja, die haben mich halt dazu gezwungen, einen Nebenjob anzufangen. Ja. Dann habe ich dann auch angefangen am 13.01., wo ich halt schon wieder gekündigt worden bin, aus mir unerklärlichen Gründen. Besteht denn die Möglichkeit? Jetzt, wie lange bist du jetzt aus der Schule raus? Wann hast du abgebrochen, genau? Nach dem Weihnachten, also Anfang des Jahres. Das ist ja noch nicht lange her. Nee. Besteht denn die Möglichkeit, wenn du dich mit dem Direktor nochmal zusammensetzt, dass du da, es sind ein paar Wochen erst vergangen, dass du da nochmal einsteigst? Ja, dann müsste ich auf jeden Fall die 12 wiederholen, aber es wäre auch kein Thema. Dann wiederhol die 12. Ja, wiederhol die 12, dann hast du einen ordentlichen Abschluss. Ja, wie denn bitte? Meine Eltern würden mich sofort rausschmeißen. Dann lass dich rausschmeißen. Ja, und wohin? Es gibt genügend Möglichkeiten über Sozialamt, über betreutes Wohnen, über Jugendamt, dass man in solchen Fällen auch als Jugendlicher Hilfe bekommt und Finanzierungsmodelle präsentiert kriegt. Das darfst du dir nicht gefallen lassen von deinen Eltern. Deine Eltern versauen dir deine Zukunft. Ja, das hab ich Das ist so unverantwortlich. Habe ich noch nie gehört sowas. Das ist mir unbegreiflich. Ja, meine Sekretärin wollte mir die Abmeldung überhaupt nicht geben. Ja, das finde ich. Erkundige dich, sprich mit deinem Direktor, ob du eine Rückkehrmöglichkeit hast. Und wenn du es wiederholst du. Geh zum Jugendamt und lass dich beraten, was man machen kann. Es gibt Wege und Möglichkeiten. Und nimm es in Kauf oder droh das den Eltern erstmal an. Vielleicht schwenken die ja dann auch ein, wenn die merken, dass du es ernst meinst. Nee, ganz im Gegenteil. Okay, dann fahr halt auch die harte Schiene. Und zieh deine Sache durch, es ist dein Leben, es ist deine Zukunft und du weißt, wie schwierig heute die Situation ist und dann ohne Schulabschluss. Ja, ich habe das ja jetzt bei den Bewerbungen gemerkt. Ne? Ja, natürlich, aber ganz klar. Ich würde dazu was sehen wollen. Das ist ganz eindeutig meine Meinung, Silvia. Ne, aber ich weiß nicht, also ich war auch schon beim Jugendamt. Also, wie gesagt, ich habe auch eine ziemlich krasse Kindheit hinter mir mit Scheidung und dies und das und dritte Ehe. Und ich war schon mal damals mit meiner Mutter bei so einer Familien- und Erziehungsberatung. Okay, und das ist eine ganze Weile her. Die Situation ist ja jetzt ganz neu und du musst den Leuten da auch das schildern, was jetzt aufgegangen ist. Ja, ich meine, die kennt ja meinen familiären Werdegang, bei der war ich auch. Die hat sich dann mit mir und mit jemandem vom Jugendamt zusammengesetzt, mit dem ich dann hinterher noch mal alleine gesprochen habe. Der war bei mir, mit mir auch beim Sozialamt. Okay, aber die wissen jetzt nicht diesen neuen Fall, dass deine Eltern dich quasi gezwungen haben, aus der Schule rauszugehen. Ja. Geh nochmal hin, lass dich ganz intensiv beraten und such dir einen Weg, dass du deine Schule beenden kannst. Liebe Silvia, ich drück die Daumen. Schau mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Andrea, 20 Jahre. Andrea? Ja? 20 Jahre. Genau. Hallo. Ich habe folgendes Problem. Und zwar ist am 7.1. mein Vater gestorben. Ja. Und der ist also ganz plötzlich gestorben. Er ist 50 geworden, hatten gerade im Oktober 25-jähriges Hochzeit gehabt, also 25-jähriger Hochzeitstag. Und er saß also in der Küche, ganz normal, hat sich mit meiner Mutter unterhalten, meine Mutter war im Schlafzimmer. Meine Mutter wunderte sich also, warum mein Vater nicht mehr mit ihr gesprochen hat. Und dann ist er in die Küche reingegangen und hat dann gesehen, dass mein Vater ganz langsam vom Küchenstuhl runtergefallen ist. Mhm. Ja, und da hatte er zu dem Zeitpunkt wohl einen Herzinfarkt gehabt, also totaler Kreislaufstillstand. Ja. Und ich hatte mich zu dem Zeitpunkt im Bett befunden, weil mir auch total schwindelig war. Und sie hatte mich dann geweckt und ich bin dann sofort in die Küche reingestürzt, weil ich auch dachte, das gibt's nicht, die will mich auf den Arm nehmen. Und was haben wir dann gemacht? Dann hatte ich, weil ich auch Selbsthilfekurses gemacht hatte, weil ich Lehre in Apotheke hatte, hatte ich also Wiederbelebungsversuch gemacht, also sprich Herzmassage und auch wieder beatmen und so. Und das hat dann auch nicht hingehauen. Da hatte ich dann schon gesehen, dass er Wasser gelassen hatte. Und dann natürlich sofort einen Notarzt angerufen. Der ist dann auch sofort gekommen, also was heißt sofort, so schnell wie es eben ging, so nach 10 Minuten war er eben da. Ja. Und hatten dann auch nochmal dreimal geschafft, meinen Vater wiederzubeleben und kam dann aber hinterher zu uns rein und sagte, ja, tut mir leid, ihr Vater war schon tot, zu dem Zeitpunkt, als er vom Stuhl gefallen ist. So. Und da ist natürlich für mich auch erstmal eine Welt zusammengebrochen, weil wie gesagt, ich bin 20. Er war vorher kerngesund. Keine Herzbeschwerden, gar nichts. Nein, gar nichts. Das war ja für uns so unverständlich. Ja. Er war da den ersten Tag wieder arbeiten, hatte sich gefreut über die Arbeitskollegin und er machte immer seine Späßchen damit, war im Fußballverein, hat Sport getrieben. Mhm. Alles kein Problem. Das war für uns also der absolute Hammer. Ja. Ja, und dann hatte ich dann auch meine Tante angerufen und da konnte ich dann die ersten zwei Nächte übernachten, weil ich konnte einfach nicht in der Wohnung bleiben. Mhm. Das war für mich unvorstellbar, dass ich da noch mal schlafen könnte. Mhm. Und ja, der absolute Hammer ist jetzt, meine Mutter tut natürlich so, als ob sie jetzt darüber hinweg wäre. Wie, nach 3 Wochen? Ja, also sie will uns Kindern begreiflich machen, dass das alles ja nicht so schlimm wäre. Wie viele Kinder seid ihr? Also nur mein kleiner Bruder, der ist 16. Der ist 16? Der ist 16, ja. Genau. Und wollte uns natürlich auch begreiflich machen, dass das alles nicht so schlimm wäre, aber man merkt ja also schon an. Also du hast den Eindruck, dass sie das macht, um euch zu beruhigen, ja, um euch zu stabilisieren, in der Form. Aber eben, es sitzt eben tief drin bei uns, sowas kann man nicht einfach eben 3-4 Wochen, dann ist das erledigt. Genau. Vorbei. Hast du deiner Mutter das so gesagt, dass du den Eindruck hast, dass sie es eigentlich nur für euch so vorspielt? Ja, habe ich ihr gesagt. Und was sagt sie? Ich sagte so zu ihr, Mama, hör mal, das geht doch nicht. Papa ist kaum unter der Erde und du versuchst schon alles wieder gerade zu biegen und die ganzen Beamtengänge und so. Mhm. Und hat sie auch gesagt, ja, das Leben muss weitergehen und so. Und wenn sie aber damit Bekannten oder Familie oder so spricht, fängt es natürlich an zu weinen, ist ja auch klar. Vielleicht, Andrea, ist das aber auch ihre Form der Trauer und der Bewältigung des Trauergefühls, dass sie halt vielleicht ab und zu sehr aktiv ist und Dinge unternimmt und organisiert, dass das eben zu ihrer Art der Trauerarbeit gehört. Ja, ich kann das schon verstehen, dass sie das irgendwie so regeln will, aber eben, dass sie uns dann begreiflich machen will, dass das alles wieder in Ordnung ist und wird schon weitergehen und so. Ich meine, das Leben geht weiter, das kann keiner was anderes sagen. Aber du trittst ihr doch dann wahrscheinlich gegenüber mit deinem natürlich sehr frischen Gefühl der Trauer noch und des Verzweifeltseins oder ja, so. Ja, was sagt sie dazu? Wiegelt sie das ab oder? Ja, sie wiegt das so ab, weil von wegen, ja, du schaffst das schon und wir schaffen das alles schon und das machen wir schon. Mhm. Und also ich bin auch kein Gefühlsmensch, der jetzt sofort anfängt zu heulen oder so, ne? Mhm. Darüber hatten sie sich auch auf der Beerdigung drüber aufgeregt, weil ich auch gar nicht dahin wollte. Mhm. Und dann sagten sie ihm, ja, das gehört zur Trauerbewältigung und also Sprüche. Mhm. Und auch auf der Beerdigung, ich konnte nicht weinen, ich hatte einfach nur Wut auf ihn. Das war einfach blanke Wut. Ja, inwiefern? Ja, von wegen, ja, wie kannst du uns jetzt im Stich lassen und so, das geht nicht. Mhm. Dass er euch so früh verlassen hat und alleine gelassen hat. Ja, eben. Ja, eben. Weil meine Mutter ist jetzt auch Alleinverdienerin, weil ich bin arbeitslos. Mhm. Und sieht natürlich ganz krass aus jetzt bei uns. Ich glaube, dass auch so eine Wut dazugehört, dass das auch eine Form von Trauerarbeit ist. Ja, das kann ich meiner Mutter nicht begreiflich machen. Mhm. Sie versteht nicht, dass ich nicht vom Moses Amts heulen kann, dass ich einfach nur Wut habe, sonst nichts. Mhm. Aber das ist dann sonderbar, dass sie dieses einerseits nicht versteht, andererseits aber es auch so darstellt, als wäre es im Prinzip schon... als ob nichts passiert wäre, als ob das einfach alles wieder so weiterläuft. Also welche Rolle hat in der Konstellation dein kleiner Bruder? Klein ist er noch nicht mehr, dein jüngerer Bruder. Ich bin einfach klein. Also, wie fällt der sich? Er war die ersten paar Tage, da war er total still. Mhm. Also mein Bruder ist auch jemand, der von morgens bis abends quatscht und quatscht und quatscht und einfach nicht aufhört. Mhm. Ja, und jetzt im Augenblick, er geht wieder in die Schule und macht auch so, als ob nichts passiert wäre. Mhm. Weißt du, ich kann mit den beiden einfach so nicht darüber reden, weil ich einfach noch viel zu viel Wut dafür habe. Mhm. Das ist, glaube ich, ein sehr großes Problem, dass jeder für sich vielleicht seine eigene Strategie hat, mit dem Todesfall in irgendeiner Weise zurande zu kommen innerlich. Jeder muss seine Trauerarbeit machen. Ja, und da kann man eigentlich nur daran appellieren, an jeden, dass er den anderen in seiner Art und Weise toleriert, wie er das macht, wie er vorgeht. Ja, ja. Dass du deine Sache so lebst, wie du es halt in dir spürst und empfindest und deine Mutter auch zubilligst, ist auch so zu tun, wie sie es für richtig hält. Ja, am liebsten wäre mir natürlich, sie würde mich in Ruhe lassen, würde irgendwo sagen, hier, Andrea, mach mal dies, mach mal das, geh mal für 2 Wochen dahin, dass sie einfach nur meine Ruhe, keinen sehen muss, keinen aus der Familie, keinen aus Freunden, gar keinen. Mhm. Ich meine, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, also man kann mit deiner Mutter reden, habe ich daraus gehört. Doch, dass wenn man sich schon in der Trauerform nicht nahe kommen kann, dass man so einen Kompromiss schließt, dass man sich einfach erstmal eine Weile wirklich in Ruhe lässt und jeden so machen lässt. Also ich versuche auch so weit wie möglich, mich irgendwie mit Freunden zu treffen oder ins Kino zu gehen oder einfach nur spazieren zu gehen oder einfach nur irgendwas zu machen. Ja. Hast du denn ein paar Leute, mit denen du, oder einen Freund oder Freundin, mit dem du über das auch so reden kannst, wie es dir zumute ist? Ja, eine feste Freundin habe ich sonst, die anderen kannst du nicht als Freunde bezeichnen. Aber da geht das. Da geht das ja, schon. Das würde ich dann auch, dieses Gespräch auch nutzen, wenn es dir danach steht. Ja, ja. Mache ich auch. Mhm. Nur es ist eben so, sie geht auch in die Schule, sie hat Abi und sie hat auch viel um die Ohren. Und da kann ich einfach anrufen und sagen, hier, ich muss mal oder so. Klar, also ich halte das auch für völlig normal. Das ist so frisch noch, es sind nicht mal 4 Wochen her, ne? Nee. Dass da ganz, ganz viele verschiedene Phasen und Ebenen der Trauer kommen für dich. Ja. Verschlägt die Wut irgendwann wirklich in ganz tiefe Traurigkeit um und dann kommt wieder eine andere Phase. Das können alle Leute nachvollziehen, die so Todesfälle schon mal verkraften mussten. Ja, nur wenn ich halt irgendwie so von Nachbarn oder so höre, ja, ich weiß, wie es dir geht und du musst dich ja ganz schrecklich fühlen und so, da verstehe ich nicht, wie die das wissen können. Die können nicht in mich reinsehen. Genauso wenig wie meine Freunde auch. Aber du hast eine Freundin, das ist schon mal wichtig. Ja, das ist super wichtig. Da bin ich auch ganz froh, dass ich die habe. Ja, und versuch den Dreh mit der Mutter zu kriegen, dass ihr euch vielleicht einfach mal erstmal ein bisschen in Ruhe lasst. Ja, sie geht ja zum Glück arbeiten und ich habe dann vormittags meine Ruhe, weil meine Bruder auch in der Schule ist. Und dann mache ich dies, mache das, gehe spazieren, wie gesagt, gehe auch eventuell mal auf Friedhof, wenn mir danach ist. Aber danach zwingen, meine Mutter wollte jetzt am Wochenende wollte auf Friedhof und wollte uns dann unbedingt dabei haben. Habe ich auch gesagt, ich kann nicht mit ihr dahin. Das will ich alleine dahin, ich muss halt fertig werden. Ja. Genau, das ist halt auch so ein Fall, wo man sagen kann, lass mich alleine, wenn ich alleine auf den Friedhof gehen möchte, dann mache ich das für mich. Ja, genau. Genauso wie auf der Beerdigung, da wollte ich auch nicht hin. Aber eben haben sie auch alle gesagt, das war dein Vater und so, da musst du hin und kannst ruhig weinen und so. Und das kann ich nicht. Andrea. Ja. Alles Gute. Dankeschön, Domian, dass ich wieder sprechen konnte. Ciao. Tschüss, Andrea. Ciao. Jetzt begrüße ich herzlich den Peter, der ist 29. Ja. Hallo, Peter. Ah, du bist jetzt so still geworden, deswegen. Ja, da bin ich. Ja, Peter, dein Thema. Ja, mein Thema ist, ich lebe schon sehr lange, seit meinem 17. Lebensjahr, mein homosexuelles oder ein schwules Leben. Und bemerke langsam, dass ich bisexuell bin. Und dachte mir, dass du vielleicht der richtige Mensch bist, um darüber zu reden. Ja. Dass du bisexuell bist, das heißt, du hast ab und zu auch Lust an einer Frau. Oder dir fallen die Frauen auch auf und hättest Lust, auch mit einer Frau mal näher in Kontakt zu kommen? Ja, also wie gesagt, mir fallen Frauen auf und ich frage mich, ob ich vielleicht bis jetzt ein falsches Leben geführt habe, beziehungsweise weiß auch nicht, wie ich das umsetzen soll, weil ich halt eben, wie gesagt, eine völlig schwule Struktur sozusagen für mich auch entwickelt habe. Wie kommt das eigentlich? Wie kommt das jetzt? Dass du eine völlig schwule Struktur entwickelt hast und so früh auch schon. Ja, das kommt wahrscheinlich aus meiner Person heraus, dass ich halt einfach immer sehr schnell Entscheidungen für mich treffe. Also ich bin immer sehr dafür, schnell zu sagen, gut, das ist jetzt für mich richtig und das mache ich. Und so ist es halt auch zum Schwul gekommen. Also bei mir war das halt auch kein langes Coming Out oder so, sondern ich habe festgestellt, dass ich irgendeinen Typen klasse finde und an den ich noch nicht mal kennengelernt habe, den habe ich nur gesehen. Bin darüber gefallen, dass ich also doch plötzlich irgendwie Männer interessant finde und habe dann, oder vielleicht schon vorher, also im Nachhinein betrachtet habe ich auch vorher schon Männer gut gefunden, aber ich sage immer, also vor meinem 17. Lebensjahr habe ich asexuell gelebt. Also, also es gab da nicht irgendeine Phase, wo man alles gemacht hat, also wo auch Mädels eine Rolle gespielt haben? Nein. Überhaupt gar nicht? Nee, die gab es irgendwie überhaupt nicht. Ja, und dann war der erste Sex war dann auch gleich ein Mann. Und ja. Die erste Liebe auch. Ja, die erste Liebe, das würde ich mal so sagen. Die erste Liebe, weil im Vorgespräch fragte mich sein Kollege, ob ich jetzt irgendwie mit einer Frau, also ob ich mir das jetzt irgendwie scharf vorstellen könnte, jetzt also mit einer Frau ins Bett zu gehen. Das kann ich jetzt gar nicht so sagen, ich glaube, nein. Also ich weiß es, also weil ich mir darunter eigentlich nicht vorstellen kann. Also Klartext, im Klartext, es gab überhaupt noch keinen erotischen oder sexuellen Kontakt mit einer Frau. Genau. Gab es noch nicht. 29 Jahre alt und jetzt seit einiger Zeit beschäftigt dich dieses Thema. Genau. Das heißt, es muss irgendetwas in dir hochgekommen sein, was dieses ausgelöst hat. Kannst du das orten, was das war? Ja, das war auch ganz ähnlich wie eigentlich dieser Mann damals. Und zwar war das, also ich habe vorher auch schon festgestellt, dass ich halt irgendwelche Frauen interessant finde, also auch irgendwie erotisch und auch irgendwie, also vielleicht auch eine nähere Beziehung zu denen aufbauen möchte irgendwie. Das waren aber immer Frauen, die ich halt vorher lange kennengelernt habe und da habe ich mir dann immer gesagt, gut, das ist die Art, das ist was weiß ich, aber es ist ja eigentlich eine Frau und deswegen kann das ja eigentlich gar nichts werden. Und dann bin ich auf der Herbertstraße irgendwann mal gewesen, das ist aber auch schon eine ganze Weile her. In Hamburg? Ja, genau. Ja. Und wo die netten Mädels im Schaufenster sitzen, ne? Genau. Bin an dem Fenster vorbeigegangen und habe dort eine Frau gesehen, die ich total erotisch fand. Und so fing es an? So fing es eigentlich an, das war das Aha-Erlebnis. Das war vielleicht der erste Schritt in Richtung heterosexuelles Coming-out. Ja, ja, genau. Heißt das, dass du jetzt seit dieser Zeit auch, wenn du mal so ganz ehrlich bist, so unter uns Männern, dir auch eine Frau beim Onanieren vorstellst? Also, bisexuelle, also heterosexuelle Fantasien habe ich auf jeden Fall auch schon gehabt vor, also in meiner asexuellen Phase sozusagen, also onaniert habe ich auch schon in meiner asexuellen Phase. Dort kam alles drin vor, oder eigentlich sogar hauptsächlich nur Frauen, aber das denke ich auch, weil man das halt eben auch so lernt. Ja, klar, ja. Dann, und jetzt ist es eigentlich so, dass es eher so, es sind so Paarkonstellationen, also ich finde zum Beispiel bisexuelle Filme zum Beispiel, finde ich super interessant. Bist du im Moment mit einem Mann liiert? Also fest, nein. Nein, du bist solo. Jetzt, es wundert mich ein bisschen, da du scheinst ja sehr analytisch auch an diese Sache ranzugehen. Mich wundert, dass du selbst dann noch nicht für dich den Entschluss gefasst hast, dich mal in so eine Richtung zu bewegen und auch auf die eine oder andere Sache einzulassen. Ja, das ist aber doch, also ich sehe das schwerer als für einen Heterosexuellen, der in der momentanen, also sozusagen in dieser Modeszene sozusagen dann sagt, gut, ich bin bisexuell. Ich habe, also für mich ist es so unheimlich schwierig, ich habe nichts, woran ich mich festhalten kann. Wie meinst du das? Es gibt, also ich habe noch nie von irgendjemand gehört, der ein schwules Leben geführt hat, und der dann, also wie gesagt, plötzlich irgendwie mit einer Frau auftaucht. Ausgesprochen selten. Ich habe es einmal gehört. Einmal, ja. Genauso ein Fall, wie du ihn jetzt geschildert hast, dass jemand, der war noch älter, war 35, auch nur schwul gelebt hat und dann plötzlich bemerkt hat, dass da doch schon auch noch was anderes in ihm lebt. Und ich habe den Fall dann weiter so verfolgt, ich habe nur mitbekommen, dass er dann eine Weile mit einer Frau zusammen war. Mehr weiß ich dann nicht. Ja. Ist äußerst selten, aber gut, das gibt's halt auch, wie es letztendlich alles gibt im Bereich Sexualität. Klar, aber es gibt halt eben viel mehr als Sexualität. Also mein gesamtes gesellschaftliches Leben ist aufgebaut darauf, dass ich schwul bin. Also ja. Ich bin schwulenpolitisch tätig gewesen und bin es manchmal auch noch heute nicht mehr so extrem. Damit, das ist mein Leben irgendwie. Damit ist höchste Zeit, dass da mal ein Bruch passiert. Ja. Finde ich völlig in Ordnung, finde ich gut. Das ist natürlich genauso ein Identitätsriss wahrscheinlich für dich, wie wenn, als wenn ein 30-jähriger heterosexueller Mann, sexueller Mann, so in homoerotische Richtungen denkt. Ist glaube ich, schon doch auch vergleichbar. Obwohl es ja einfacher ist. Also jetzt gibt es ja noch diese Schwierigkeit, dass man, also ich meine, wir wissen wahrscheinlich beide, dass homosexuelle Beziehungen zu finden kein Problem ist und auch sofort zu erledigen sind. Ja. Heterosexuelle Sexabenteuer sind auf der Weise also nur auf Zahlungsebene wahrscheinlich zu schaffen. Das finde ich dann aber grundsätzlich, also das wäre das, womit ich nun ganz bestimmt nicht anfangen würde. Auf was für einer Ebene? Ja, also dass man halt zahlt dafür. Also nee, ach Quatsch. Mensch, du. Wo lebst du? Lebst du in einer größeren Stadt? Also, naja, also es ist zwar eine größere Stadt, aber doch auch eine ziemliche Provinz. Ja. Dann tummel dich in das eher heterosexuelle Nachtleben, Nightlife, und da kannst du nur auch schon die Frauen kennenlernen und anbaggern und das eine oder andere erleben. Ja, du sagst es. Du hast es schon gemacht, ich nicht. Ich weiß überhaupt nicht. Also ich glaube mal, wenn man schwul gelebt hat, dann hat man eine ganze Menge schon ein Training hinter sich, wie man sich auch im Nachtleben, das vermute ich bei dir auch, wie man sich da verhält und wie es da abgeht. Und aufbauend auf diese Erfahrungen solltest du dich jetzt auch mal an das andere Ufer begeben und da ruhig forscht auch mal range. Ich würde das auch übrigens, wenn ich da eine Frau kennenlernen würde an deiner Stelle, auch sagen. Sonst könnte es sein, ich weiß nicht, wie du gestrickt bist, dass du vielleicht da zu sehr in Zugzwang gerätst und da mit 30 Jahren den Macker raushängen lassen willst und das gar nicht kannst. Ich würde damit offenen Karten spielen. Ja. Ja, für mich wäre also vielmehr das größere Problem, also dass ich eigentlich auch eine unheimliche Angst habe, also eine Frau zu verletzen dadurch. Ach was. Wodurch? Weil du noch nie mit einer Frau geschlafen hast? Ja, und das dann vielleicht irgendwie, also ich meine, es wäre ja unheimlich verletzend. Also die erste Frau wäre ja sozusagen dann ja auch so ein Versuchsobjekt. Ja, so kann man sehen, wenn man es böse sehen will. Aber es ist ja auch eine große Ehre, wenn du dich nach so vielen schwulen Jahren dann in eine Frau mal verguckst und die erotisch findest. Also da gibt es durchaus auch andere Denkansätze, auch bei Frauen. Geh da mal forscher ran, Junge. Ich möchte mit dir reden nach deiner ersten tollen Nacht mit einer Frau. Ja, alles klar. Okay. Väter, in diesem Sinne, tschüss. Ja, tschüss. Ciao. Jetzt machen wir eine kurze Pause. 1.39 Uhr. Es ist 1:40 Uhr. Hier ist 1 live und das WDR Fernsehen mit dem Talkradio Domian. Und heute Nacht haben wir eine offene Sendung. Dieses bedeutet, ihr könnt euch hier bei mir melden zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. 0120 29 11 oder 0120 11 51 22. Jetzt will ich euch schon mal erzählen, ich werde es gleich nochmal machen, aber jetzt auch schon mal, was wir morgen vorhaben. Morgen gibt es im Talkradio ein kleines Experiment. Da heißt das Thema nämlich Lüge und Wahrheit. Lügen oder Wahrheit. Und ich möchte von euch gerne sehr, sehr ungewöhnliche, sehr krasse, sehr außergewöhnliche Geschichten hören. Diese Geschichten, so aus dem Bereich Sex, Kriminalität, Schicksal, Horror, Glück, was auch immer, diese Geschichten können wahr sein, so wie sie immer sind, wenn ihr hier bei mir anruft, oder meistens. Aber, und das ist der Clou daran, diese Geschichten können auch ausgedacht sein. Ihr könnt euch auch solche Geschichten ausdenken. Vielleicht auch Geschichten, die so auf der Kippe sind zwischen Wahrheit und Lüge, wo man nicht weiß, na, ist das jetzt wahr, ist es nicht wahr. Ich werde die ganze Stunde mit euch reden. Wir werden uns das anhören, werden uns unterhalten darüber. Und am Ende der Sendung, meine Mitarbeiter im Hintergrund, die wissen Bescheid, am Ende der Sendung wird es aufgelöst. Da bekomme ich einen Zettel reingereicht und da steht drauf, die Geschichte war wahr, die war nicht wahr. Also morgen wahre, krasse, heftige Geschichten und ausgedachte, krasse, heftige Geschichten im Talkradio. Jetzt geht's weiter mit Markus und er ist 31. Hi. Hallo Domian. Ja. Ja, kaum zu fassen, dass ich reingekommen bin, ja, in die Sendung. Habe ich vorhin schon gesagt, also ich bin auch ein bisschen nervös. Egal. Voranschicken. Ja, also, mein Problem ist folgendes. Das war gerade schon eine ganz gute Überleitung, was der, mein Vorgänger da sagte mit der Herbertstraße. Ja. Nur bei mir ist das Problem anders gelagert. Ich bin erstens heterosexuell. Und das eigentliche Problem ist, dass ich seit circa 3 Jahren regelmäßig also in Bordelle gehe, beziehungsweise in FKK-Clubs und zu Prostituierten. Ja, und... Kurze Zwischenfrage. Was? Ja. Du gehst in einen FKK-Club. Da treffen sich Leute, die FKK-mäßig drauf sind und die treffen nein, sich... Nein, ganz falsch. Ich wohne hier im Ruhrgebiet. Ja. Das sind im Grunde sind das so Sexsaunas. Ach sowas. Saunen, ne? Ja, ja. Also in denen man 130 Mark zahlt, wenn man mit einer Frau aufs Zimmer geht und so weiter. Nicht? Also ja. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst. Ja, also ich weiß darum. Drücken wir es mal so aus. Das gehobene Bordell, sag es mal so, ne? Ja. Gut. Ja, und das hat angefangen also damit, dass ich eine 4-jährige Beziehung hatte, an der ich auch sehr gehangen habe. Und ja, dann war Schluss, also sie hat Schluss gemacht, hat mich verlassen und ich bin dann also ein bisschen zunächst mal in so ein Loch gefallen und habe irgendwann mal angefangen, ja, ich habe halt auch, um es mal sozusagen, sehr gesunden Sexualtrieb. Und habe dann einfach mal angefangen zu gucken, ja, könnte man mal ausprobieren und so weiter, habe ich dann auch gemacht. Habe dann auch so ein bisschen so im Laufe der Zeit die Scheu verloren, habe das immer wieder gemacht. Und habe dann also ein halbes Jahr später auch eine Frau wieder kennengelernt, bin mit der auch zusammengegangen. Das ist dann erstmal auch sehr gut gegangen. Und ja, so als die ersten, sag ich mal, Verschleißerscheinungen auftauchten, dann habe ich mich wieder eben darauf besonnen, habe wieder angefangen, also regelmäßig, das war wie so eine Obsession irgendwie, nicht? Also dass ich dann bei Problemen dann immer sagte, ja okay, also alles scheiße, ne, jetzt gehst du erstmal in Puff, ne? Ja. Und wie du dir sicherlich denken kannst, ist das also neben den emotionalen Problemen nicht so gut fürs Portemonnaie. Ja, richtig. Dazu sage ich also gleich nochmal was zu den emotionalen Problemen. Aber es ist halt auch ein finanzieller Faktor. Klar. Ich habe das vorhin schon mal... Was zahlst du jedes Mal so? Weil dann 130 Mark zahlt man quasi pro Frau, pro Zimmer in diesen Clubs. Das variiert auch. Wenn man zu privaten Callgirls geht, sind es vielleicht 150. Nicht? Ja. Das ist auch regional unterschiedlich, je nachdem. Aber so in dem Bereich bewegt sich das. Soweit zur Klärung der Situation und der Vorgeschichte. Ja. Das eskalierte jetzt irgendwo hin noch? Ja, das Problem ist halt, dass ich einfach nicht davon loskomme. Ich möchte gern, aber ich... Ich muss es mir noch genauer vorstellen. Wie oft kommt denn das so im Monat vor? Ja, also es kommt mehrmals die Woche vor. Ach, mehrmals die Woche? Mehrmals die Woche 130 Ja, also immer wenn es halt die Zeit es zulässt. Ich habe ja vorhin schon was, also ich kann das eigentlich auch aus meinem Gehalt nicht bestreiten. Sondern? Aber ich habe also eine Rücklage halt gehabt, die jetzt auch sehr stark zusammengeschrumpft ist. Nicht? Deshalb? Bitte? Deshalb. Ja, ja, deshalb. Ja. Ja, ja, richtig. Also mehrfach die Woche, dann können unter Umständen in der Woche 400-500 Mark weg sein. Ja, sicher. Und wir rechnen das mal locker auf einen Monat und wir kommen da auf fast 2000 Mark. Ja, jetzt muss er abziehen, wenn ich vielleicht, also sagen wir mal, beruflich und sonst also sehr beschäftigt bin, ist es mal auch eine Woche nicht oder so. Aber es ist schon tendenziell also sehr, sehr häufig. Es, ne? Es kann also dich an den Rand des Ruins treiben. Richtig. Ne? Da, also es ist auf dem besten Wege dazu. Ne? Es ist immer, sind es immer solche Situationen, solche Frustsituationen? Richtig. Immer. Ja, richtig. Mhm. Also wo das sind, zu kompensieren sind. Also nicht, also sagen wir so, ich kann teilweise gar nicht mehr vernünftig zurückverfolgen, ist es jetzt eine Frustsituation oder ist es einfach so, sagen wir mal, eine Sucht, die da mittlerweile entstanden ist. Es ist nicht so, dass du einfach sagst, okay, ich bin geil heute Abend und mach mir mal eine schöne Stunde. Ja, auch. Das auch. Aber ja, es ist schon auch ernster, wenn du selbst das Wort Sucht gebrauchst. Ja, ne? Also es ist mir verdammt ernst, nicht? Also, ja. Sagen wir so, wieso, Markus, Frage, wieso... ich gehe mal davon aus, dass du ein normaler junger Mensch bist, der normal aussieht. Ja, ja. Soweit man das selber sagt. Bewegst du dich denn ausschließlich im Bereich Prostitution oder gehst du auch schon mal, weiß ich, auf die Rolle und versuchst da halt One-Night-Stand? Ja, das auch. Das auch noch, ja, zusätzlich. Auch, ja. Was ist denn interessanter für dich? Ja, sag mal so, um es jetzt mal ganz platt und krass zu sagen, Prostitution ist der einfachere Weg. Du gehst hin, legst die Kohle auf den Tisch, du musst nicht erst suchst eine halbe dir Stunde das aus, was du möchtest. Genau, ne? Du musst nicht lange über die Probleme erst reden, eine halbe richtig, Stunde. Richtig, du musst Stunden nicht lange da rumbaggern, wie man es vielleicht teilweise in Diskurs versucht oder sonst wie. Mhm. Das Problem, was jetzt auch emotional dahinter steckt, ist halt, dass ich teilweise auch dann schon von vornherein gar nicht mehr offen bin, vielleicht für andere Begegnungen. Aha, verstehst ja, du, weil ich verstehe, ja, darauf total eingeschossen ja habe. Wenn du von einer Prostituierten kommst, was ist das für ein Gefühl? Ja, es ist so ja, wie soll ich sagen, ausgepumpt, ne? Also erleichtert irgendwo. Ne? Mhm. Also ich fühle mich, sagen wir mal, körperlich fühle ich mich gut. Und seelisch? Aber seelisch fühle ich mich leer. Leer. Mhm. Das ist so, sagen wir so. Es ist leerer, als wenn du zum Beispiel eine Nacht mit einer Frau verbracht hast, die du in der Disco kennengelernt hast? Ja, mit Sicherheit. Also denke ich mal. Ich habe jetzt auch noch nicht so oft Disco-Bekanntschaften gehabt. Nicht? Also so, die Bekanntschaften, die ich außerhalb hatte, die haben sich meist auch außerhalb der Disco ergeben. Fragt sich natürlich der normale Mensch, wieso versucht er das nicht, zumindest langsam und Schrittchen für Schrittchen runterzufahren? Ja, das versuche ich ja. Das ist eben genau das Problem. Ne? Ich habe es also wirklich schon öfter versucht und dann geht es also wirklich mal eine Woche gut oder vielleicht, wenn ich Glück habe, zwei und dann staut sich also irgendwie so viel auf. Ne? Vielleicht auch an Geilheit, ich weiß es auch nicht. Es sind auch immer andere Frauen praktisch. Nun besteht ja die ganz realistische Gefahr, dass du dich verschuldest. Ne? Richtig. Deshalb. Ja, ja. Könnte das keine Notbremse für dich sein, dass du davor Angst hast oder wärst du bereit, das auch noch in Kauf zu nehmen? Ja, sagen wir so, das ist so, nach der Salami-Taktik so ein Aufschieben des Problems. Ne? Mhm. Ich sag mir dann jedes Mal, ach, noch einmal heute, ne? Und ab morgen versuchst du es. Ne? Und dann kommt der nächste da und dann, ach, noch einmal, aber mein Gott, da muss es aber klappen. Ne? Und wie gesagt, das hört sich jetzt vielleicht so lustig an, aber es ist also quasi so eine Sexsucht. Ich glaube, dass es Sexsucht gibt. Ich glaube das auch. Ich kann das sehr schlecht immer einschätzen, ab wann es wirklich Sexsucht ist und ab wann man das eigentlich noch selbst in den Griff kriegen kann. Wenn du aber von dir aus sagst, ich habe so und so viele Versuche unternommen, ich krieg's wirklich nicht gebacken, dann such dir jemanden, geh in irgendeine Beratungsstelle. Such dir Hilfe von außen, dass du einen zweiten Menschen hast, der dich da so vielleicht so ein bisschen zumindest leitet. Ja, genau, da habe ich halt schon überlegt, wie ich das mache. Nicht? Ich meine, ich habe vor Jahren mal einen Artikel im Stern gelesen über Sexsucht, aber ich denke mir, wenn ich da irgendwo hinkomme, die lachen mich aus. Nein, kein Mensch lacht dich aus. Das ist ein Fall für Elke. Das ist meine Psychologin im Hintergrund. Ja. Die Elke wird dich gleich nochmal anrufen. Und dann kann die dir vielleicht sogar ein paar Adressen geben. Wie gesagt, Domia, da hängen auch, ich habe das vorhin gesagt, da hängen auch noch mehrere Sachen halt auch mit zusammen. Nur, ich denke, das wird jetzt auch den Rahmen sprengen, wenn ich dir jetzt alles dazu sage, was mich da also noch bewegt. Nicht? Aber es ist also wirklich diese Gefühlsarmut, die sich daraus auch ergibt, na, auch meiner jetzigen Freundin gegenüber. Ja. Nicht? Ich vermute, das kann schon sein, dass da ein komplexes psychologisches Problem, ein seelischer Konflikt hintersteckt, der durchaus ernst zu nehmen auch ist, der wiederum zu einem solchen Verhalten führt. Nicht, also es ist ja, sagen wir so gesehen, es ist ja wenigstens körperlich nicht ungesund. Nicht? gut ist es auf keinen Fall. Ne? Also seelisch wahrscheinlich nicht. Das sehe ich schon, nicht? Und ich möchte doch versuchen, davon loszukommen. Wir rufen dich gleich nochmal an, du legst auf. Ja, alles klar. Markus, tschüss, ja. Alles Gute. Danke, Domian. Tschüss. Tschüss. Ja. Ciao. Die Britta begrüße ich herzlich, 45 Jahre. Britta. Ja, hallo Domian. Ja, Britta. Ja. Du hast mich angerufen? Nein, ich habe dich nicht angerufen, ich habe deine Propagandistin oder was weiß ich, wie auch immer, angerufen. Ja. Ja, mein Problem ist das, entschuldige bitte, ja. Mein Problem ist das, dass ich mittlerweile, wie gesagt, wie du schon sagtest, 45 Jahre alt bin und meinen Mann sehr früh kennengelernt habe, mit 17 Jahren. Mhm. Ich war 17, mein Mann war 19. Mhm. Und wir sind jetzt mittlerweile 23 Jahre verheiratet. Mhm. Und jetzt kommt irgendwo, ich weiß nicht, irgendwo ein Problem auf. Ich weiß nicht, ob das ein Problem ist. Die Luft ist raus. Was? Die Luft ist raus. Ja, genau. Mhm. Ja. In welcher Hinsicht? In jedem Bereich eigentlich irgendwo. Ja. Mein Mann ist das jüngste von 10 Kindern. Mhm. Ja, und er ist immer verhätschelt und verhätschelt worden. Mhm. Und ich bin die älteste von 6 Kindern. Mhm. Und ich musste immer für alles sorgen. Mhm. Ja, ich habe immer für alles gemacht und habe meine Kinder, meine Geschwister erzogen, meine Eltern sind früh gestorben. Und ich musste immer alles selber machen. Hast du das Gefühl, nach diesen vielen Jahren und nachdem ihr euch so jung gebunden habt aneinander, dass ihr euch A, voneinander seelisch entfernt habt mittlerweile? Also ich war damals in dem Moment froh, als ich meinen Mann kennengelernt hatte, dass ich wieder ein Kind hatte, für das ich sorgen konnte. Ah ja. Wenn ich mir das heute überlege. Aber jetzt funktioniert das nicht mehr so. Nein, du hast keine Lust mehr, von zu sorgen. Liebst du ihn noch? Das weiß ich nicht genau. Ich glaube nicht mehr. Es ist wahrscheinlich sehr viel Gewöhnung. Ja, mit Sicherheit sehr viel Gewöhnung. Streitet ihr euch auch? Nein, wir können nicht mehr streiten. Ihr seid sprachlos miteinander? Nein, nicht sprachlos. Das sind wir nicht. Mhm. Das Gespräch fange ich immer an. Hast du das Gefühl, dass ganz generell ihr voneinander sehr entfernt schon seid mittlerweile? Ja, mhm. Ja, das Gefühl habe ich. Mhm. Wahrscheinlich passiert dann im Bett auch nichts mehr? Wenn mein Mann das möchte, dann ja, okay. Gut, aber das ist für dich auch nicht die große Erfüllung und der große Spaß? Nein, mit Sicherheit nicht. Mhm. Wie viele Kinder habt ihr? Zwei. Nein, entschuldige, wir haben 3 Kinder, aber ein Kind ist anderthalb Tage nach der Geburt gestorben. Aber wir haben Jetzt denke ich mal, dass du wahrscheinlich schon sehr viel mit dem Gedanken gespielt hast, dich von deinem Mann zu trennen. Ja. Aber du hast Probleme damit. Ja. Inwiefern? Weil er von mir abhängig ist. Du hast Sorge, dass er alleine gar nicht existieren kann? Ja, genau. Hm. Wie würde das aussehen? Er kann nicht alleine existieren. Sag mal ein paar Beispiele, was er nicht alleine regeln könnte. Er kann alleine nicht sein Bürokram machen. Arbeitest du bei ihm mit im Büro? Ja. Ja? Also ihr habt gemeinsam eine Firma? Ja. Mhm. Also es hängt sogar was beruflich Existenzielles daran. Ja, genau. Mhm. Insofern trägst du da oder fühlst du eine hohe Verantwortung zu tragen? Ja, fühle ich mich mitverantwortlich. Und letztendlich ist es ja auch deswegen, weil ich mich dafür mitverantwortlich, ist es ja im Grunde genommen auch meine Existenz irgendwo, ne? Mhm. Hast du ihm gegenüber schon mal das Wort Scheidung fallen lassen? Nein, noch nie. Habe ich mich nie getraut. Mhm. Was denkst du, wie er euer Leben empfindet und einschätzt? Er empfindet es positiv insofern, als dass ich das mache, was er gerne möchte. Aber meinst du nicht, dass er irgendwo schon auch spürt, dass da eigentlich keine wirkliche Liebe mehr im Spiel ist? Ja, das spürt er auch, mit Sicherheit. Mhm. Das spürt er auch, mit Sicherheit. Das ist schwierig. Das ist schwierig, weil ich glaube, dass auf Dauer, du bist 45 Jahre, du bist ja noch nicht alt. Du bist ja noch nicht alt. Doch, ich bin schon. Nein, das kommt auf, nein, aber, gut, das kommt auf die Perspektive an. Wir bleiben nicht mehr viele lange Jahre, ne? Naja, nur so würde ich es nicht sehen, aber egal. Ich würde auf jeden Fall denken, dass du nicht die nächsten 30 Jahre so weiterleben solltest. Das möchte ich auch nicht. Dass du auch Sehnsucht hast nach Leidenschaft, nach Glück, vielleicht auch nach erfüllter Sexualität, nach Liebe, nach Nähe. Das alles, was du jetzt misst. Aber Weißt du, was habe ich früher alles gehabt bei ihm. Mhm. Ja, ja, das ist eben das Schicksal von vielen. Das ist das, was ich früher alles gehabt habe und was mir heute so abgeht. Mhm. Und das finde ich ja auch so unheimlich gemein. Und ich möchte mich auch so gern mit ihm darüber unterhalten. Aber er blockt das immer so ab. Mhm. Und er war, ja, vielleicht kommt das auch alles dazu. Es war früher so, dass er immer im Angestelltenverhältnis gelebt hat und angestellt war. Und er ist heute freiberuflicher Mensch und er glaubt auch, freiberuflich heißt auch frei für alles. Mhm. Es ist aber kein Mensch, der fremd geht, ne? Mhm. Und wenn er fremd geht, dann geht er fremd und sagt mir das nachher auch. Das passiert aber auch das schon. Ist vielleicht auch ein schlechtes Gewissen, was er in dem Moment hat, wenn er sowas gemacht hat. Ist das schon öfters passiert? Er hat mal eine sehr intensive Beziehung gehabt. Ah ja. Ja. Britta, hast du mal drüber... Das habe ich aber dann auch toleriert und habe gesagt, gut, okay, sowas kann mal passieren. Mhm. Würde er es umgekehrt auch tolerieren bei dir? Nein, nicht so in dem Maße. Ja, da haben wir schon eine Schieflage. Nein, nicht so in dem Maße. Wenn du, Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin vor kurzem mal einmal fremd gegangen. Mhm. Und das hat er erstaunlicherweise sehr gut akzeptiert. Mhm. Mhm. Da frage ich mich jetzt auch wieder, warum und weshalb. Mhm. Mhm. Ja? Hast du mal drüber nachgedacht, dass ihr euch eine dritte Person hinzuzieht, dass ihr zusammen in eine Eheberatung geht? Weil, das lehnt er ab. Hast du das so konkret schon mal vorgeschlagen? Ja. Mhm. Spontan würde ich, fiel mir das jetzt ein, dass ich schon dachte, das wäre vielleicht eine gute Möglichkeit, in dem sehr komplizierten Geflecht, in dem ihr da lebt, zur Rande zu kommen, zurechtzukommen. Wenn du auswählen könntest, wenn du, jetzt nehmen wir mal alle Rücksichtnahmen zur Seite, würdest du letztendlich dich am liebsten von ihm trennen? Ja. Mhm. Und das ist ein Wunsch, den ich verdammt ernst nehmen würde an deiner Stelle. Wenn das so klar rauskommt, dann würde ich in diese Richtung, Britta, arbeiten und mich verhalten. Nein, aber ich möchte ihn irgendwo auch behalten. Ja gut, beides kannst du nicht. Irgendwo kann ich nicht, ne? Beides kannst du nicht. Das ist natürlich das Dilemma. Irgendwann musst du dich entscheiden. Und nicht irgendwann, ich muss mich jetzt entscheiden. Ja, wahrscheinlich möglichst schnell. Denn die Aussicht, die Perspektive, so alt zu werden, stelle ich mir grauenhaft vor. Ja, die ich mir auch, mit Sicherheit. Mhm. Die stelle ich mir auch. Boah. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, im Moment habe ich das Gefühl, ich werde mit diesem Mann nicht alt. Gut, ist auch eine Aussage, aber ich möchte mit diesem Mann nicht so alt werden. Mhm. Du möchtest letztendlich. Ich habe schon so viele Jahre verplempert, mein Gott, nochmal. Alter, das sind so gravierende Aussagen, Britta. Ja. Dass letztendlich mir gar nichts anderes übrig bleibt, als zu sagen, dann setz alles dran und geh gegen alle Hemmungen in dir vor und trenn dich von diesem Mann. Wenn es auch noch so schwierig und noch so kompliziert ist und tragisch und dramatisch und weiß ich was alles. Letztendlich wirst du wahrscheinlich nur gewinnen. Immer wieder ein bisschen davon abhält. Bitte? Das ist immer das, was mich wieder ein bisschen davon abhält, das zu machen und das zu tun. Ich habe ja schon oft deine Sendung verfolgt und habe auch schon oft Probleme gehabt und habe immer gedacht, mein Gott, wie kann man sowas sein? Wie kann man so sein und da anrufen und diese lapidaren Sachen? Ich meine, heute Abend bin ich selber dabei. Aber... Britta, ich habe dir meine Meinung gesagt. Die ist auch so ganz klar, nach dem, was du mir erzählt hast. Jetzt läuft unsere Schlussmusik. Und ich muss mich leider... Ach, sind wir schon soweit? Wir sind schon soweit, ja. Ist gleich wieder zwei dabei? Gleich 2 Uhr. Ja. Also ich hoffe, dass du dich richtig entscheidest. Und bald auch. Hast du denn eventuell noch jemanden, mit dem ich noch weiter Ja, gerne. Kann? Dann leg auch auf und wir rufen dich zurück. Ja? Machen wir das so? Das wäre sehr schön. Okay, alles gut. Danke für das Gespräch. Tschüss. Ciao, Britta. Ciao. So, Freunde, das war's für heute Nacht. Die erste Nacht-Talk-Radio in dieser Woche. Technik, Annette Bastian und Richard Sendrowski. Und jetzt nochmal zu morgen. Morgen heißt unser Thema Lüge und Wahrheit. Ihr könnt hier anrufen mit ganz krassen wahren Geschichten und mit ganz krassen ausgedachten Geschichten. Und am Ende der Sendung lösen wir die Sache auf. Was war Wahrheit, was war Lüge? Ich bin ganz, ganz gespannt auf euch und eure Stories. Ihr könnt ab 0 Uhr uns schon erreichen und um 1 sind wir wieder da. 1 Live Radio und WDR Fernsehen. Eine schöne Nacht. Bis morgen. Ciao.